Laut Meldungen aus Seoul äußerten die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas, die am 9. Dezember für die Durchbringung des Anklageantrags gegen die Präsidentin Park Geun-hye im Parlament sorgten, den Willen dazu, einen weiteren Kampf für die Verjagung dieser Landesverräterin vom Blauen Haus zu führen. Die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung betonte, die Durchbringung des Anklageantrages sei bloß ein neuer Beginn. Obwohl der Anklageantrag durchgebracht worden sei, könne man mit der Kerzenkundgebung nicht aufhören. Die Daesono-Direktion der Bewegung für den Rücktritt von Park Geun-hye hielt in Daeson eine Kerzenkundgebung für den Rücktritt von Park Geun-hye ab und die Jeju-Aktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung und die Jeju-Direktion des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas haben in ihren Erklärungen hervor, dass sie bis zum Ende der Verurteilung Park Geun-hyes durch die Bevölkerung kämpfen werden. Die Ulsan-Direktion des Generalverbandes der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas und die Gewerkschaft für öffentlichen Verkehr erklärten, dass sie für den Rücktritt von Park Geun-hye gemeinsam mit der Bevölkerung noch energisch kämpfen werden. Der ehemalige Vertreter der Gemeinsamen Demokratischen Partei und der Sekretariatsleiter des Vereins für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft behaupteten, nach dem Willen der Bevölkerung solle Park Geun-hye sofort zurücktreten und ihre Anhänger von der Bevölkerung verurteilt werden. Und im Zusammenhang damit, dass der Anklageantrag gegen die Präsidentin Park Geun-hye im Parlament durchgebracht wurde, forderten die Notzeitmaßnahmeversammlung des christlichen Kirchenrates und die buddhistische Sekte Zogye am 9. September das Verfassungsgericht dazu auf, einen Beschluss für die Bevölkerung zu fassen. Das ging aus einer Meldung des südkoreanischen Senders CBS hervor.